Was auch da draußen warten mag, entfernt sich mehr mit jedem Tag. Ich jag den Träumen hinterher, mein Herz, es wiegt so schwer. Egal wo mein Zuhause ist, bleibt etwas da, das ich vermiss. Es liegt auf mir so wie ein Fluch, nie das zu finden, was ich such. Die Sehnsucht ist mein Steuermann, sie zieht mich fort und treibt mich an. Und bin ich fort, dann will ich heim, sie lässt mich nie allein. Getrieben von der Einsamkeit, kein Meer zu tief, kein Weg zu weit. Und trotzdem komm ich niemals an, die Sehnsucht ist mein Steuermann. Die Sterne, die am Himmel stehen, sind wie Gefährten auf dem Weg. Der Abendwind trägt mich davon, mit Kurs auf Horizont. Die Ferne singt ihr altes Lied, das mich wie magisch zu ihr zieht. So strebe ich für alle Zeit allein nach der Unendlichkeit. Die Sehnsucht ist mein Steuermann, sie zieht mich fort und treibt mich an. Und bin ich fort, dann will ich heim, sie lässt mich nie allein. Getrieben von der Einsamkeit, kein Meer zu tief, kein Weg zu weit. Und trotzdem komm ich niemals an, die Sehnsucht ist mein Steuermann. Viele Meilen bin ich schon gefahren durch Wellen, Wind und Sturm. Ein Wanderer in der Dunkelheit, das Fernweh mein Geleit. Der schönste Ort auf meiner Fahrt ist der, an dem ich noch nie war. So strebe ich für alle Zeit vergeblich nach der Ewigkeit. Die Sehnsucht ist mein Steuermann, sie zieht mich fort und treibt mich an. Und bin ich fort, dann will ich heim, sie lässt mich nie allein. Getrieben von der Einsamkeit, kein Meer zu tief, kein Weg zu weit. Und trotzdem komm mich niemals an, die Sehnsucht ist mein Steuermann. Sucht ist mein Steuermann.